das ist noch ein bisschen Citizen werden, so Citizen. Citizen. Ich bin Citizen. Citizen. Ich bin nicht klar. Jeden Tag das Gleiche, der Punk. In mir versteckt hinter Nadelstreifen, will hier weg, die Luft schmeckt verbraucht. Green Mile, Mr. Beavis, ich jingles, die Maus geht blau. Du wirkst wie ein Buch ein wenig mitgenommen, mach dir mal Gedanken drüber, wie sich andere schlafen legen. Schlafe viel um viel, viel zu Beispiel, viel zu bequem. Oder eine Cargo-App wie ein Schlüssel, wo die Zacken und die Abspielraten sind. Umso mehr, umso höher die Zahnung des Landesverbandes. Dieser Weichmacher auf Chemnitz, auf strange Art und Weise, lässige Latzhose von Helios. Ressourcen, hey, im Zahnstocher im Mund. Und der Zeitzeuge schreibt mal wieder Geschichte, seine eigene Bitche. Lasse Chemnitz zittern beiseite, der Sturm passt zu dem Leviathan. Und im Herz auf Lavastein von Lizzie Weyer auf dem Apfel ein eisernes Kreuz, die harten Deutschen sitzen am Kaminfeuer wie Lindlers Christmas und erzählen sich Geschichten von der Ehre und Treue. Die Philosophen ernten Spott wie Merkel und Schäuble, die Anonymen und die Linken machen die Fährte noch steuer. Doch alle zusammen sind die Kastanien im Feuer, Station 1. Der Karawanenfahrer Uli freut sich nach wahren Zutreffen und er bringt mich Grüße aussprechend zu unserem Treffpunkt. Gute Junge, gutes Herz, gute Seele, gutes Karma für dich, Mann. Zu der Schnellreise über das Mittelerzgebirge, Gebirgskämme an verwittert zerstörten Ortschaften auch, die wie faulige alte Zähne aus dem Auenland nur wachsen, kommen von Osten über rostrote Pfützen vor Bahnhof Öderland passiert. Das Tor mit Geschützen bespickt Geruch von brennendem Holzlack an einer alten Postfiliale. Über diese Straße öffne meine Inventare, werfe mich in Schale mit einem Wolfskin-Schale. Breiter right now, Breitenau, Bäckerei, Wipeout. Diese Siedlung, die mir Erinnerung, Kind sein Gänsehaut, kreist einhaucht. Tom Süß, Münzner, Reise, Reise, Fleischbeschau, Cycle-Ruhe, Fleischbau, ein Markschrei reißt mich aus dem Tagtraum. Ein fettiger Kreis bietet Fleisch, feil, ich fülle Vorräte auf und gönn mir zur Feier des Tages Senf und Ketchup als Beilage. Alles zu mitnehmen, sage ich, auf Liebe achtend und verschließe meine Tasche, während gierige Augen meiner Fracht nachtrachten. Auf einer alten Autobahn liegen Tierkadaver mit offenen Mäulern, manche nur noch Pelz, manche von Maden belagert. Ich gelange hinter 246 Marken auf Straßennamen, auf Nebenstraßen in den Wald der Serpentinen eines Augustes. Starke Nieselregen des Fallout-Sounds aufnehmens hier im Radiat hört man die Strahlung wie Boliden, die fahren. Ich bin wachsam, es ist einsam hier, doch die Stille trügt alles blass wie unter Wachspapier. Die Beine werden schwer, die sind strapaziert, eine Anomalie. Menschenstimmen flüstern, drängen, schlaf ein, bleib hier. Ich leuchte in die Finsternis, ich laufe mitten hinein, ich sehe das Gesicht meiner ersten großen Liebe da. Zwischen Fahnen steckt mir die Arme entgegen und schrie, hilf mir, halte in, ich weiß, du liebst mich, hilf mir, ich sinke. Ich reiße mich los auf dem Gehweg des Right, ich leuchte nach nach links, ich leuchte dem Geräusch nach links, da zur Seite steht er da und ich rieche es deutlich. Nasses Fell, erst ein Schatten, dann kreuz mich. Mein erster Schärfehund, Doc mit Barry, mein Freund ist da nahe, der Fisch, der es trifft mich, diese Dinge zu sehen, doch das Licht ist nicht behilflich, um mir weiterzugehen. Ich muss meines Weges weitergehen, weiter des Weges. Diese Schatten erzählen, ich lasse sie zurück, habe später noch Zeit, mit ihnen zu entgegnen, mit ihnen zu reden. Ich komme zu einer Lichtung, unter mir ein Tal, mitten im Nichts, eine blinkende Widmung der menschlichen Maden im fauligen Fleisch unserer mittleren Ahnen. Ich schlage eine Rast ein, höre Echos des Meetings of this place and time, höre Schienen, Bremsen, Lokomotiven, das Hupen wieder hallen in den Hängen der umliegenden Serpentinen. Bürger finden, Rinde nutzen, Bürger finden, Rinde nutzen. Bratwurst brutzeln, das Schicksal meint es gut mit mir, ich genieße die Aussicht, lager ein hier. Schlag mit dem Bauch voll, mit Beilage gehe weiter, Graveyard, deine Grabeskerze brennt, so wie die Zeit vergeht. Ich denk an Mom und alle, die gingen mit der Zeit. Ob die Kartenlegerin noch lebt, Carina ein Name wie Cremefarben-Bike. Regentropfen perlen von der iPhone-Oberfläche, Mystic Steel, Thinkability, Thinkability, Arrivederci. Ich hinterlasse meinen Marker nach Felsen und Steinen abhängen und einigen Zweifeln. Gehe auf die Map-App und smile, ich komme mir auf die Schliche ab, das Ziel an der Leine. Meine Beine tragen mich vorwärts, ich schleiche oder verteile Criticals an meine Feinde weiter auf aufgeplatzten Autofahrstreifen, angehalten an meiner Lieblingstanke, wo ich damals oft stand, mit dem Kaffee in der Kralle. Ich geh rein, knall ein paar Raider wie Spiegel zersprangen und zertret ein paar Kakerlaken mit meinem Turnschuh. Such den Cartway-Automat und schlag ein paar Mal dagegen zu. Er fragt mich nach Barem, ich schlag ein paar Mal dagegen. Er fragt mich nach Wasser, ja, da hab ich gar nichts dagegen. Ich bring die Mühle zum Laufen mit meinen Wissenschaftsskills und brülle mir eins aufs Haus, als wär ich Bear Grylls. Schlürfe mir etwas unterwegs rein über leere Straßen, fülle den Rest in die Thermoskanne. Cool Gebiet bei Nacht, nicht die schwulen Weiß aus Walking Dead, die hier sind so schnell, dass es dir die Schuhe auszieht. Ein Schuss ins Knie und du schaust zu, wie es kriecht im Ruhrgebiet. Traktoren, Skelette, Silo, hier ist Farmers beste Ambiente. Ich schleiche nicht, ich schmetzle mich durch hirnverbrannte Menschen, Schrägstrich Lebewesen, damn bitch, Menschenfresser, vollgepackte Asbest, Odewell, blechbedeckte Hinterwäldler, Nester, ballernde Schädel weg wie Fußbälle, ziehe mir Zähne raus, die in meinem Schuh steckten. Geh weiter nach nem Level up, das Bloody Mess verlangt die Kippe danach. Hua fuck ja, schleichen Skill, weil ich weiter will. Es regnet stark, ich gebe Gas, es füllt mein Kaffee nach. Ich bisse strahlend auf zum Atom, auf nach klein Nordkorea. Ich komme ans Randgebiet der Fallout Area. Der Counter schlägt stärker, der Geigerzähler kommt fast nicht mehr hinterher. Ich werf Reddix ein und ein Maddix danach, zeichnet die 246 mit nem wasserfesten Edding auf ein Wendezeichen und setzt die Maske auf, halt die Waffe bereit, denn bei Müllkippe Chemnitz rein, Wald setzt doch noch ein Maddix zur Sicherheit und gegen Erzugserscheinungen beißt die Zähne zusammen und die Muskeln versteinern. Meine Maske, Mark III, Iron Spec, Eigenbau, die Leichtversion, seit es Maskerade gibt. Wie viele Gasmasken hast du? Fragezeichen, ich hab alle Bastards, aber hey Bennett, Flugzeugmodus ein, es wird gescannt. Ob da jemand Dummes unterwegs ist, Bullentechnik in den Händen von Synthetix. Es wird schlammig und neblig, locker sitzt das Bajonett im Rüstungskäfig versteckt. Hieb, Stich und Schnitt breiter. Das Bajonett ist versteckt, Hieb, Stich und Schnitt bereiter als ein China-Imbiss-Mitarbeiter, der in Windeseile Kniescheiben cuttet wie ein Synthesizer. Wünscht sich keiner Iron Storm, unterschreibt immer mit Blei. Angekommen in Chemnitz, hey Brutus, jetzt bin ich ein Teil des Camps im Blutfluss. Jetzt der Gitarrist von dem Open House WhatsApp, der Typ, der den Scheiß flext. Sprach Menno, Tech BATC, ey Subway Citre, ja irgendwann schneid ich das alles mit rein und kannst die Gift draufnehmen. Weiter zum Bilder, Jonathan unterwegs, die Zufallsbegegnung, oh Sophie Della Maris, Matisse auf Extra Texte, so viel Text, Tattoo, this day is black. Es hat mich erschreckt, es hat mich geflasht, du wirst zu nem Schrei hinter vorgehaltener Hand. Keine Fortsetzung, kein Highscore-Crashen, kein Diamant, der Club, in dem wir uns treffen, heißt Erinnerung, Vergangenheit, wo anderen die Spucke wegbleibt. Streikt meine Cam nach hunderten Meilen, vor es wohl so will sie nicht sein. Ohrfäust doch weiter zum Johnny, dem leicht verstrahlten Homie, der nie nein sagen, der keile schlagende Leichenwagen fahrende, reich vernappte im Schweiß Vibes oder radikierten Teichen badenden Jonathan P, aka Schwan oder Delfin. Niedlich war er nie, vorbei an diesen Ruinen, verwirrten Parks und alten Fabriken. Autofrucks, brennende Skelette sitzen an dem Bahnhof in Einkaufswagen. Gittern, ich werde planlos inmitten der Stille. Höre Durchsagen im Wirren knistern, eine Dreiviertelstunde Verspätung. Setze mich und warte, bilde mir Dinge ein, mir wird kalter. Die nassen Klamotten, klamm durchgeschwitzte. Geh in den Automaten und werf den Kronkorken ein. Reiter, Diebe sind auf Ganoventour. Ist das Fallout schwer, der Weg auch weit. Sie sind stets für dich bereit. Esse Eidechse am Stil, Snapshot, Hedgehog, Dream is Dr. Beavis, weil das eine Notiz ist und du ein Novize. Auf der Tour nach Chemnitz. Das war's, Leute. Ciao.